Von völlig anderer Art war Michail Bakunin, dessen verworrener Lebensweg hier nur in Umrissen nachgezeichnet werden kann. Wichtiger als die Stationen seiner Biografie ist auch die Tatsache, dass er als ein geborener Revolutionär das Bild des Anarchismus bis heute prägte und dass durch ihn die terroristische Gewalt neue Triumphe feierte. Michail Bakunin wurde 1814 als Sohn einer altadligen russischen Familie geboren. Er beschäftigte sich schon früh mit Philosophie, wurde zunächst der Familientradition entsprechend Offizier, brach diese Laufbahn aber ab und begann ein Leben als reisender Berufsrevolutionär. Zunächst war er mit 26 Jahren in Berlin, wo er sich wieder mit Philosophie, hauptsächlich der Hegelschen, befasste. 1842 trifft man ihn in Zürich, wo er mit dem kommunistischen Schneidergesellen Weitling in der Zeitung Schweizer Republikaner eine Diskussion über politische Konzepte veröffentlicht. Dabei spricht sich Bakunin, obwohl aktives Mitglied der kommunistisch-sozialistischen Vereine, gegen die staatssozialistisch orientierte Gesellschaft Weitlings aus. Zitat: Weil sie keine freie Gesellschaft wäre, keine wirklich lebendige Gemeinschaft von freien Menschen. Für eine solche Gemeinschaft kämpft Bakunin nun sein Leben lang. Als Weitlings Druckerei von der Staatsanwaltschaft durchsucht und Weitling verhaftet wird, gilt auch Bakunin als so kompromittiert, dass er die Schweiz verlassen muss. Der Zar erkennt ihm den Adel ab und zieht sein Vermögen ein, was übrigens nicht hindert, dass er sein Leben als freiberuflicher Aufrührer fortsetzen kann. Er soll freiwillig nach Russland zurückkehren und nach Sibirien verbannt werden. Bakunin setzt sich nach Brüssel ab, dann nach Paris, wo er Marx und Proudhon kennenlernt. Am Gedächtnistag der Warschauer Revolution von 1830, dem 27. November 1847, hält er beim Polenbankett eine flammende Rede, in der er die Verbrüderung von Polen und Russen für die gemeinsame Revolutionierung Russlands empfiehlt. Er reist nach Brüssel, wieder nach Paris, nach Berlin, nach Prag, zurück nach Brüssel. Überall wiegelt er die unzufriedenen Massen des beginnenden Industriezeitalters zum Aufruhr gegen die bürgerliche Gesellschaft auf. Am 23. Februar 1848 bricht in Paris die Revolution aus. Einen Tag später ist Frankreich Republik. Bakunin marschiert zu Fuß nach Paris und beteiligt sich auf Seiten der äußersten Linken an den Kämpfen. Im Revolutionsjahr 1848 finden wir ihn auch in Prag, wo tschechische Studenten sich gegen Österreich erheben. Nach dem Scheitern des Aufstandes flieht Bakunin nach Breslau, nach Berlin, Sachsen-Anhalt. In einem Aufruf an die Slawen fordert er Deutsche, Polen und Tschechen auf, in gemeinsamen Aktionen ihre Staaten zu zerstören, sodass die neue Politik keine Politik des Staates sein wird, sondern eine Politik der Völker, der unabhängigen, freien Individuen. Deshalb müsse nicht nur das österreichische Kaiserreich, sondern auch das gesamte System liberaler, bürgerlicher Werte vernichtet werden. Wir müssen diese überholte Gesellschaft, die impotent und steril geworden ist, auf den Kopf stellen. Wir müssen unsere Atmosphäre reinigen und das Milieu, in dem wir leben, vollkommen umwandeln. Denn es korrumpiert unsere Instinkte und unsere Willen und widerspricht unseren Herzen und unserer Intelligenz. Bei der sozialen Frage handelt es sich in erster Linie darum, wie man diese Gesellschaft stürzt. Nach der gescheiterten 1848er Revolution gibt es Aufruhr in der Pfalz, im Badischen und in Sachsen. Bakunin ist in Dresden Mitglied der provisorischen Revolutionsregierung und der eigentliche militärische Leiter des Aufstandes. Nach der Niederlage wird er verhaftet und an Preußen übergeben, zum Tode verurteilt, zu lebenslanger Haft begnadigt, dann zunächst an Österreich, schließlich 1850 an den Zaren ausgeliefert. Nach 8 Jahren Festungshaft wird seine Strafe in lebenslange Verbannung nach Ostsibirien umgewandelt. Von dort kann er 1860 mit einem amerikanischen Schiff nach Japan, dann in die USA fliehen, ist aber bald wieder in Europa und kümmert sich um alle revolutionären Bewegungen. 1863 unterstützt er von Stockholm aus die von polnischen und russischen Emigranten beabsichtigte revolutionäre Invasion der baltischen Küsten Russlands. Er reist unermüdlich durch ganz Europa. Frankreich, England, Italien, Deutschland und die Schweiz sind seine wichtigsten Betätigungsfelder. Überall, wo es Erhebungen gegen den Staat gibt, ist Bakunin dabei. Überall gründet er später Ortsgruppen der seit 1871 bestehenden anarchistischen Internationalen. In London gerät er als Anarchist mit den führenden Köpfen der ersten Internationale, namentlich mit Marx, in Streit. Er wird 1872 vom sozialistischen Kongress förmlich ausgeschlossen. Aber überall findet er Zuspruch bei intellektuellen und verbitterten Arbeitern. In England organisiert er mit Alexander Herzen die russischen Emigranten und Arbeiter. In der Schweiz gründet er die Jura-Föderation unter den Arbeitern der Uhrenindustrie, die lange ein Zentrum anarchistischer Bewegungen bleibt. In Lyon beteiligt er sich 1870 an einer Erhebung. 1876 stirbt er in Bern, nachdem er vorher noch vergeblich nach Italien gereist war, um in Bologna einen Aufstand zu organisieren.